Sünder, trage mit Geduld, was du durch deine Schuld dir selber zugezogen. Das Unrecht säufst du ja wie Wasser in dich ein, und diese Sündenwassersucht ist zum Verderben da und wird dir tödlich sein. Der Hochmut aß vor dem von dir verbotenen Frucht, Gott gleich zu werden. Wie oft erhebst du dich mit schwülstigem Gebirden, dass du erniedrigt werden musst. Wohlan, bereite deine Brust, dass sie den Tod und Grab nicht scheut, so kommst du durch ein selig Sterben aus diesem sündlichen Verderben zu